Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, Stefan Acker, EBCC, in meiner Tagen unterwegs, Aufstellungsversammlung. Alle Kandidaten sind durch und es ist passiert, womit keiner gerechnet hat. LMV Blume hat die Kandidatur zurückgezogen. Der mega rosa Elefant, bekannt so bei Twitter, steht bei mir, ist Bevollmächtigter und darf sämtliche Erklärungen im Rahmen dieser Kandidatur abgeben. Jetzt erzähl mal kurz, warum LMV Blume zurückgetreten ist. Ja, wir haben nach Hinweisen der Geheimrechtsabteilung der Piratenpartei uns nochmal besprochen und LMV Blume hat sich dazu entschieden, von der Kandidatur zurückzutreten, um die Aufstellungsversammlung rechtssicher abzusichern. Folgendes Szenario wäre möglich gewesen. Kandidatin LMV Blume hat viele Unterstützer, wird auf die Liste gewählt. Wir können jeden Aschenbecher, jeden Heizkörper wählen. Aber die eingereichte Liste beim Wahlleiter muss dann nochmal überprüft werden, ob die Wählbarkeitsbescheinigungen vorliegen. Da gibt es eine juristische Auseinandersetzung mit LMV Blume. Und des Wahlausschusses, es steht zu befürchten, dass es ein längerer Rechtsstreit wäre. Und selbst wenn wir den gewinnen, könnte es sein, dass ein anderer Kandidat, der den Platz nicht bekommen hat, den Slot nicht verpasst hat, weil Blume gewählt wurde, vielleicht auch seinerseits zivilrechtlich gegen die Aufstellungsversammlung vorgeht. Wir haben solche Fälle in der Partei. Um das zu vermeiden, um die Sache der Piratenpartei im Ganzen als Team nach vorne zu bringen, hat LMV Blume sich entschlossen, zurückzutreten von der Kandidatur, um die Rechtssicherheit dieser Aufstellungsversammlung wiederherzustellen. Klingt ja erstmal gut. Eigentlich denkt man ja immer, die LMV Blume, es dreht sich ja immer alles nur um sie. Sie dreht sich ja gerne. Und das hat ja schon ein bisschen was von Teamplay. Das finde ich ja gut. Wie geht's denn jetzt mit der LMV Blume weiter? Wird sie sich jetzt weiter drehen oder was passiert jetzt? Also dazu hat sie sich nicht geäußert, dezidiert. Wir haben jetzt erstmal nur dieses konkreten Fall besprochen. Soweit ich weiß, gibt es einige Dinge, die LMV Blume im Hintergrund im Landtag auch in den Händen hat, alles im Sinne der Piratenpartei und unterstützt unsere Abgeordnetenarbeit da nach Kräften, bringt sich im Wahlkampf ein und ich würde nicht zu viel verraten, dass man fest davon ausgehen kann, dass dieses Engagement auch auf lange Zeit weiterhin der Piratenpartei seitens LMV Blume sicher ist. Das heißt, man könnte sie eventuell auch mal als Gast in Berlin sehen? Das wäre möglich. Wir sind ja, wie gesagt, nicht nur eine Partei in Nordrhein-Westfalen, ein Landesverband, für den LMV Blume steht. Auch LMV Blume selber begreift sich als Teil dieser durchaus internationalen Bewegung und freut sich sicherlich auch auf Einladungen in andere Landesverbände und auch international. Schade erstmal, man hat das gehört, die Reaktion, als du mitteilen musstest, dass LMV Blume zurückgetreten ist von ihrer Kandidatur. Es gab ja doch ein Raunen und viele waren ganz traurig. Wie erklärt man sich das? Wo kommt die Sympathie her? Da gibt es sicherlich zwei Gründe, die ich anführen möchte, wobei das ist relativ subjektive Spekulation. Ich kann ja in die Köpfe der Mitglieder nicht reinschauen. Wir erleben seit vielen Jahren, dass sich LMV Blume bei einer Mehrzahl der Mitglieder des Landesverbandes einer großen Beliebtheit erfreut. Das wird sicherlich auch damit zu tun haben, dass sie ein unprätentiöses Auftreten hat und eher durch zurückhaltende Äußerungen besticht. Ja, wunderbar. Dann hoffen wir, dass die LMV Blume in Zukunft uns genauso erhalten bleibt wie bisher. Und ich bedanke mich für das Interview. Ja, bitte gerne. Alles klar, danke. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.